Thomas, genauso. Heute Nacht ist meine Nacht. Heute Nacht werde ich Geschichte schreiben. Heute Nacht werde ich durch die Straßen und werde ewig drauf bleiben.